Kundgabe 2848. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.08.1943. Merkmal der Wahrheit. Liebeswirken. Erleuchtung. Es bringt die Liebe euch der Wahrheit näher, denn aus der Liebe wird die Weisheit geboren. Doch es muss die Liebe uneigennützig sein, sie muss göttlich sein, weil auch die Wahrheit göttlichen Ursprungs ist. Also Göttliches nur mit Göttlichem gewonnen werden kann. Und so wird weise werden, wer nur die Liebe in sich entzündet und zur hellen Flamme auflodern lässt. Diese Bedingung aber stellt Gott den Menschen, dass sie zuvor liebetätig sind, um göttliche Weisheit empfangen zu können, dass sie die Liebe, die sie im Herzen empfinden, zur Tat werden lassen, dass sie geben und helfen, wo es nötig ist, dass sie den Mitmenschen zu beglücken suchen mit allem, was sie selbst beglückt, was sie besitzen und dem Nächsten mangelt. Opferbereit soll ihre Liebe sein, dann lohnet Gott eine solche Liebe, indem er ihren Geist erhält, indem er sie mit reichem Wissen ausstattet, indem er sie aus dunkler Nacht zum hellsten Licht führt. Sich selbst entgegen, der das ewige Licht ist, die ewige Wahrheit und die ewige Liebe. So die Liebe in euer Leben tritt, die rein und selbstlos ist, betretet ihr auch die Sphären des Lichtes, weil ihr von Stund an auch in das Wissen eingeführt werdet, euch anfangs unbewusst. Doch bald werdet ihr einer Kraft inne werden, die euch vor dem fremd war, eine Kraft, die euch drängt zu Gott und die von Gott ausgeht. Es ist die Kraft des göttlichen Geistes, die in euch wirket, so wie ihr in der Liebe euch betätigt, die euch Aufschluss gibt über Dinge, die eurer Kenntnis sich entziehen, die euch Weisheiten vermittelt, je nach dem Maße eurer Liebetätigkeit. Diese Kraft ist nicht äußerlich erkennbar, doch sie ist nicht abzuleugnen, sie gibt ständig dem Liebe austeilenden Menschen, sie klärt ihn auf und vermehrt so ständig sein Wissen. Und da dieses Wissen reine Wahrheit ist, muss es zu Gott hinführen, der ja die Wahrheit selbst ist. Amen.